Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch. Staffel Nummer 2, Folge Nummer 10, das Kastensystem. Hallo Nils. Hallo Chris. Fangen wir wieder mit der Inhaltsangabe an. Sehr gern. Charlotte schmeißt ihre Moral über Bord und zieht mit einem Filmstar um die Häuser, bis er sie so erniedrigt, dass sie wieder zu Verstand kommt. Samantha hat eine Beziehung zu einem Immobilienmakler, der allerdings ein Dienstmädchen hat, das ihn nicht teilen möchte. Miranda und Steve streiten sich über Geld, weil Steve zu stolz ist, von Miranda was bezahlen zu lassen, und er macht Schluss. Und Carrie sagt impulsiv zum ersten Mal "Ich liebe dich" zu Big, der das allerdings unerwidert im Raum stehen lässt. Nach einer entgleisten Partynacht bittet er sie, auf sein Bekenntnis zu warten, bis er soweit ist. Charlotte hat mich ja echt geschockt, muss ich sagen. Meine ganze Moral ist weg, sagt sie doch irgendwo auf der Rückbank. Das ist so großartig. Also sie arbeitet ja in einem Atelier und da kommt ein Schauspieler rein, ein sehr bekannter, sehr berühmter und umworbener momentan, den wir alle wahrscheinlich nicht kennen, weil es den auch gar nicht wirklich gibt. Aber vielleicht und war das ja eine... Müsste man nochmal gucken, wie jemanden, der heißt. Ja, bestimmt eine Anspielung auf irgendwen. Vielleicht Leonardo DiCaprio oder sowas. So der Typ. Ja, ich hab leider nicht irgendwie nachrecherchiert, wer das sein könnte, weil es gibt ja so immer so ein bisschen Anspielungen, die man im Deutschen nicht so wirklich versteht und ja, die Amerikaner da ja ein bisschen besser. Na, vielleicht gucke ich das mal nach. Auf jeden Fall ist es so, dass dieser tolle Star ja irgendwie Kunstwerke haben möchte, um sein Häuschen oder seine Villa oder was auch immer er jetzt gerade sich gerade gekauft hat, zu dekorieren und steht vor einem Feuerlöscher. Das ist ganz interessiert. Aus dem Witzbuch, was ich in der 4. Klasse hatte oder so. Ja, ja. Da gab es ja auch vor kurzem irgendwie so einen Schüler, der einfach seine Sonnenbrille auf dem Boden liegen lassen hat in der Galerie. Und da standen auch alle davor und waren so, oh, das ist ja, also das ist ja mal was komplett Neues. Und hat sich dann Spaß draus gemacht. Aber ja, hat er das mit Absicht gemacht? Ja, ja, natürlich. Ah. Ja, das hat er total. Vielleicht verlinke ich den Artikel, wenn ich den finde. In den Shownotes. Ja, auf jeden Fall, sie findet ihn super charmant, hat ein unfassbar schönes rosa Kleidchen an, ist so eine kleine süße Charlotte und ist dann hin und weg und wird zum Groupie und verfällt ihn, fährt mit ihm in der Limo zu einer Bar, macht einen Zwischenstopp, er geht an die Hauswand und pinkelt, und vor allem in den USA ist es ja sowas, und vor allem in New York ist es ja sowas Undenkbares, macht man eigentlich nicht, und in dem Moment ruft sie Gary an über ihr Handy und erzählt gerade, was sie da gerade macht. Und Carrie ist total schockiert, wenn sie so, hau ab, los, lauf weg, rette dich. Aber sie legt auf und will sich mal was gönnen. Ja, und dann landet sie in einer Bar und ist dann anfangs so mehr die Gespielin von ihr und wandelt sich dann zum Groupie, der die Getränke holt, bekommt dann ein Angebot von ihnen, das sie unbedingt ablehnen will. Sie soll sich ins Badezimmer begeben, sich die Finger in die Vagina stecken, wieder zurückkommen, damit er dran riechen kann. Und das ist so überhaupt nicht Charlotte. Und ich bin so froh, dass sie das nicht gemacht hat, denn das ist so würdelos eigentlich. Ja, sie. Aber da muss man scheinbar schon weit gehen, also, dass sie wieder zu sich kommt. Ja, ja. Das hat ja, glaube ich, auch mal ganz gut, die Realität zu sehen, mit wem sie da unterwegs ist. Denn das ganze Thema ist ja das Kastensystem und es wird ja auch so eröffnet, dass die ganzen Mädels dann, ja, die sind bei einer Maniküre oder Pediküre eher, sitzen dann alle nebeneinander auf der Stange mehr oder weniger und vor ihnen knien die Bediensteten und machen ihnen die Füße, während sie sich darüber unterhalten, dass Miranda ein Problem hat mit Steve, denn Steve lädt sie ja auch andauernd ein, aber in Lokale, die er sich auch leisten kann, da achtet sie nämlich ein bisschen gerade drauf. So. Ja, gerade so. $5 irgendetwas, oh, für eine Pizza. Skandalös. Und dann in New York, also naja, auf jeden Fall unterhalten sie sich so ein bisschen darüber und Charlotte hat dann eine ganz, ganz komische Situation, wo sie dann irgendwie glaubt, dass dieses Kastensystem doch von allen so akzeptiert wird, aber mehr oder weniger so untergebuttert wird. Also die leben das alles und akzeptieren das alles so, aber tun so, als ob es kein Kastensystem gibt. Also was für ein Moment das war, also fand ich total schräg irgendwie. Ich fand das eigentlich ziemlich, weiß nicht, mal ziemlich hellsichtig von Charlotte. Und das war irgendwie, also Ich hasse sie in der Szene, weil sie diesen Satz sagt, ja, aber dass der Mann mehr verdient, ist doch normal. Sie auch alle für fertig machen. War schon mein Zitat, sorry. Ah. Ja, aber dass der Mann mehr Geld hat, ist auch völlig normal. Oh, hör aber auf. Oh Gott. Und also das ist halt so, Charlotte, das ertrage ich halt wieder nicht. Aber die, das ist eine, also eine, ich, ja doch, dass es eigentlich eine ziemlich klare Trennung gibt und dass es auf jeden Fall eine Arbeiterklasse gibt in New York, die dafür sorgt, dass es irgendwie alles funktioniert, über die sie aber nie reden, die auch ja in der Sendung eigentlich selten vorkommt, die überhaupt gar keine Berührungspunkte hat mit deren Schicht quasi, dass sie das reflektiert, im Gegensatz zu allen anderen, also zu den anderen drei, die sie, die, ich glaube, Carrie sagt ja sogar, es ist quasi, wir stehen kurz vor 2000, kein Mensch sagt mehr Arbeiterklasse. Mhm. Ja, das ist erstaunlich, dass gerade Charlotte da irgendwie den Blick hat, wie die Realität wirklich ist und die anderen darauf hinweist. Zumal sie halt, also bis dahin sieht man ja noch gar nicht, dass sie die Füße gemacht bekommen und dann geht halt die Kamera so einen Schritt zurück und dann sitzt. Das ist so großartig gemacht. Die Frauen also machen ihnen die Füße. Ja, vor allem nach diesem Gespräch, wo dann alle irgendwie offensichtlich pikiert sind, dass das Wort auch Arbeiterklasse gefallen ist, sieht man die stillschweigend, während die Füße gemacht werden. Und man denkt sich so, okay, das ist sehr interessant. Und ja, es ist auch wirklich total interessant zu sehen, wie Miranda damit umgeht, weil ihr ist es ja eigentlich total egal, bis zu dem Punkt, wo sie in Steves Wohnung kommen. Ja. Er macht da auch so einen kleinen Witz, dass es so à la Robert De Niro in Taxi Driver Wohnungsstil eingerichtet ist, wo sie dann auch sichtlich schockiert ist, so ein bisschen, weil das echt, also naja, es ist halt ein Zimmer und es ist alles aufeinander und es ist halt nicht irgendwie strukturiert, es ist nicht schön im Vergleich zu ihrer Wohnung, ihre neue Wohnung, wo kaum was drin steht, das aber super schön und super weiß und super hell und super toll ist. Deine Wohnung schöner als ihre, Entschuldigung. Ja. Ich wohne ja auch in meinem gemütlichen Loch. Also, ich fand es ja auch dann total schlimm, wo er dann halt zu ihr sagt, du brauchst nie wieder hierher zu kommen. Aber man dann kriegt sie ja auch so Schuldgefühle. Aber man kann ja ablesen, dass sie wirklich keine Lust hat, wiederzukommen. Also ich finde, da könnte sie auch ein bisschen weniger judgy sein in seiner Wohnung. Es ist ja nicht so, sieht ja nicht so aus wie in der 20er WG, wo Carrie mal übernachtet hat oder so. Und das ist bestimmt nicht so, dass er keine Filtertüten hat. Na, ich glaube, ihr wird dann so richtig bewusst, dass er einfach nicht wirklich viel Geld verdient in seiner Bar. Auch dieses Gespräch zwischen den Mädels zeigt ja auch, dass er auch nicht wirklich einen Lebensplan hat, um aus dieser Situation rauszukommen. Also er lebt in dem Moment. Also bis zu dem Augenblick, wo er Miranda kennt, hat er ja wahrscheinlich gar nicht das Bedürfnis, was anderes zu essen. Nee, er ist glücklich. Er ist wie ein Hund. Pizza um die Ecke, weißt du. Ich meine, wir fragen uns ja oft genug, was die Motivation ist, in diese komischen Restaurants zu gehen oder sich Manolo Blahniks für Monatsmieten zu kaufen oder so. Also fragen wir uns das wirklich? Nur weil wir es sonst nicht leisten können. Ja, aber ich sag ja, der ist ja wie so ein Hund. Der wedelt die ganze Zeit mit den Schwänzchen und ist eigentlich die ganze Zeit glücklich mit seiner Situation, weil er genug zu essen hat und er hat eine tolle Freundin und alles ist ja, super. Ja, bis zu dem Augenblick, wo sie ihn einlädt, da merkt man dann, dass er eben doch nicht komfortabel damit umgeht. Ja, da wird er bissig, ne? Ja, genau. Also da merkt man ja richtig. Er ist einfach zu stolz, ja. Ja, das ist total schlimm und ich finde das so schade. Und Miranda möchte ihn ja auch dann zu einem Galaabend mitnehmen, und kauft ihn dann einen Anzug, weil er hat nur einen goldenen Kordanzug. Ich möchte wirklich, mal sehen, wie das aussieht. Ich wirklich gerne gesehen hätte. Ja, vor allem Gold und Kord. Ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall sind sie dann da und er sichtlich ergriffen, wie toll und wie schick der jetzt in diesem Anzug aussieht. Und mit diesen 1800 Dollar ist er aber sichtlich überfordert und muss das dann irgendwie so abstottern, dass es über die Kreditkarte, über einen Scheck und Barzahlung, ich glaube, das kannst du hier gar nicht machen, oder? So nee, dieses Splitten. Das machen die Amis nicht, ja gerne. Ja, nehmen Sie doch mal bitte das auf die Kreditkarte und 20% von denen auf die Kreditkarte. So, hä? Also wenn du das hier machen würdest, würden die dir auch den Vogel zeigen und sagen, kommen Sie wieder, wenn Sie sich das leisten können. Genau, genau. Das ist so ein typisches Ami-Ding, weil die ja alles auf Kredit kaufen. Und ja, das merkt man so richtig, dass es halt so ein Punkt ist, es trifft ihn richtig. Also er ist richtig in seiner Würde, in seinen Stolz so getroffen. Und das finde ich so schade, dass er halt so diesen Punkt hat, wo er ja, getroffen wird, wo er merkt, so, er kann da nicht mithalten. Ja, ich glaube, es kratzt an seiner Männlichkeit oder so, ne? Also er, ja, ganz kommt furchtbar. Klar, dass sie der Teil in der Beziehung ist, der mehr Geld verdient oder so. Also wenn es ihn bis dahin nicht gestört hat, wenig Geld zu verdienen, dann stört es ihn jetzt irgendwie in seinem Anspruch an das, was er in der Beziehung ist oder so. Ja, spätestens jetzt, ja. Da ist er dann ein bisschen... Und das ist ja dann der Teil, der Miranda eigentlich auch das Problem bereitet. Das ist ja überhaupt nicht das Problem, dass er wenig verdient. Da hat sie ja echt kein Problem mit. Sondern sie hat ja nur Problem damit, dass sie das nicht für ihn ausgeben kann. Das würde sie halt voll gerne machen. Das ist ja das Ding, was Miranda ja auch schon in der Folge hatte mit ihrer Wohnung. Also alle anderen sind immer total schockiert, dass sie das sich selbst leisten kann, weil sie es geschafft hat. Also sie hat einen Job, sie hat viel Geld, dem sie sich das alles verwirklichen kann und hat eigentlich nur Problem, dass die Außenwelt irgendwie damit ein Problem hat. Ja, ist total absurd. Wohingegen, wenn Carrie Unsummen an Schulgeld verprasst, da guckt keiner, da sagt auch keiner was. Das ist so absurd. Ich meine, Carrie kann sich wahrscheinlich 30 Wohnungen von diesem Typ Wohnung leisten, dass da Miranda irgendwie sich gekauft hat, wenn sie ihre ganzen Schuhe verkaufen würde. Also, das ist total bescheuert. Und finde ich auch ein bisschen schade, aber... Und das Ganze endet halt in dieser kritischen Phase, dass Steve dann eigentlich zu Miranda kommt und den Anzug tragen sollte, er den Anzug aber zurückgegeben hat und ihr beichtet, dass es ihnen einfach zu viel ist. Und da tut er mir so richtig leid irgendwie, weil er sichtlich überfordert ist und so wirklich an dem Punkt angekommen ist, wo er realisiert hat, dass sie einfach zu groß in Anführungszeichen für ihn ist. Und er dann Schluss mit ihr macht. Und Miranda kann das so gar nicht verstehen, weil es läuft doch okay und das Geld ist doch auch nicht mal das Problem. Nee, das ist es ja, das Geld ist eben nicht das Problem. Ja, das ist es ja. Und das finde ich so unfassbar schade, weil die passen so, so gut zusammen. Ich bin ja sowieso Team Steve die ganze Zeit schon gewesen. Und dann sowas. Naja. Genau. Dann hatten wir jetzt auch noch mal Carrie. Ja. Carrie hat so Was ihre ist Momente. Das für eine Geschichte? Ja, das ist so... Mit einer großen Eins. Oh, furchtbar. Also Carrie und Big gehen ins Ballett. Er findet das total furchtbar, langweilig und öde, aber er geht hin und das ist so toll und sie überlegt, wann sie ihn irgendwie sagen möchte oder wann dieses Gefühl rauskommt, dass sie ihn sagen möchte, dass sie ihn liebt. Was auch so ein Riesen... Also dieses Wort zu sagen ist ja, wird ja immer sehr, sehr hochgebauscht in ja, dieser Sendung. Ja, ist auch so ein Kulturding. Ja, das ist Wahnsinn. Wobei ich mich erinnern kann, dass es halt auch in jungen Beziehungen auch so bei mir war. Man sagt das halt nicht so schnell, weil das dann schon ein bisschen mehr bedeutet. Wie dem auch sei, sie bekommt dann ein Geschenk von ihm, eine Ententasche mit Pailletten oder was auch immer das da war, bestickt und das also sieht so unfassbar gesehen, hässlich alle aus. So eins haben? Ja, wir sind dann auf einer komischen Feier und die haben nicht nur irgendwelche Vögel, sondern auch irgendwie so eine Wassermelone, genau, als Täschchen. Das sind so kleine, hässliche Täschchen, wo also nichts reinpasst. Täschchen, die irgendwas darstellen und das die man komplett, in der Hand halten muss. Genau, ist man so klatschmäßig, ne? Und dann komplett mit Pailletten besetzt ist, mit glitzernden Pailletten. Eigentlich finde ich die ganz schön, wenn jetzt... Dachte ich mir schon. Ja, natürlich. Die Ente, die sie bekommt, nicht so super hässlich gewesen wäre. Die Melone hätte ich zum Beispiel, fände ich, glaube ich, ganz super. Oh Gott. Also ich weiß, ich kann mich erinnern, dass ich, als ich die erste Mal die Folge gesehen habe, da fand ich diese Tasche gar nicht mal so schlimm. Ich fand Was? Das irgendwie sehr lustig. Ich fand es so ein bisschen albern und so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Taschen unfassbar teuer sind, aber dass Big ihr so eine Tasche kauft. Ja, also das Lustige ist ja, nachdem man spielt, also man denkt ja erst, okay, interessante modische Entscheidung. Vor allem für jemanden, der jetzt gar nicht berühmt dafür ist, dass er sich für Mode interessiert oder so. Weil das ja doch was Spezielles ist. Aber später auf der Party sieht man halt, dass alle die haben. Also ist das irgendwie, wahrscheinlich hat er das dreimal gesehen und hat dann gedacht, ach, sowas kauft man also Frauen. Und dann hat er das gekauft, oder? Keine Ahnung. Ja, das ist so hetero. Ja, genau. Der hat auch seiner Sekretärin gesagt, dass sie die Tasche besorgen soll. Man weiß es ja nicht. Ich tue ihm Unrecht, aber ich tue es gern. Ja, definitiv. Ja, das Ganze ist dann halt irgendwie mehr oder weniger für sie so ein okay, die Beziehung ist am Ende. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber wir müssen, glaube ich, Schluss machen, weil diese Tasche geht so gar nicht. Stattdessen sagt sie, ich liebe dich. Ja. Zum ersten Mal. So in so einer klassischen Übersprungshandlung, ja, eigentlich. Ja, und er sagt Dankeschön. Und das ist ganz, ganz schlimm. Die sind dann auf so einer ganz, ganz eigenartigen Party von einer Freundin oder Bekannten von Big, die auch so unfassbar schickimicki ist. Da sieht man wieder dieses Kastensystem, denn das sind wahrscheinlich die oberen 5000. Genau, weil, wie Miranda ja bei dem Pediküre-Termin schon feststellt, sie ist ja auch mit einem reicheren Mann zusammen. Also sie ist ja genau in der umgekehrten Position wie Miranda. Genau. Und über der Schicht der vier Frauen gibt es ja immer wieder Leute, von denen die auch immer schwärmen oder deren Häuser sie besichtigen. Oder also es ist ja relativ häufig, dass eine von den Vieren jemanden erwähnt, der halt noch viel, viel höher ist. Park Avenue ist ja hier. Ja, Upper East Side. Die Metapher dafür, genau. Genau, und da sind sie jetzt auch zu Gast und da werden keine braunen Lebensmittel serviert. Ich muss da echt immer noch überlegen, was sind braune Lebensmittel? Alles, was braun ist. Ja, was ist denn da braun? Also Kartoffeln mit Schale? Mousse au Chocolat und alles mit Schokolade fällt schon mal weg. Was sie kriegte keinen Rotwein, weil braune Lebensmittel nicht in Frage kommen. Also vielleicht ist alles, was dunkler als Gelb oder cremefarben ist gemeint oder so? Keine Ahnung. Oh mein Gott, das ist echt so unfassbar albern. Und sie stellt ja auch sehr schön fest, dass die Upper East Side Dame scheinbar so ein bisschen anal fixiert ist. Ja. Das hätte man sich eigentlich im Original mal anhören sollen. Das ist ein sehr böser Kommentar von ihr. Ja, absolut. Und sie ist auch sichtlich irgendwie nicht wirklich erfreut, auf diese Party zu gehen und möchte einfach nur eine rauchen, wird dann auf den Balkon geschickt, wo sie die Einzige ist, die raucht. Und dann kommt halt ein Kellner, den sie zufälligerweise irgendwie kennt. Ein Kellner und Performance-Künstler, der Jeremiah. Kennt man, der ein neues Tattoo hat. Früher? Ich weiß es nicht. Nee, also er kam mir zumindest vom Namen hier nicht bekannt vor. Er hat mich voll erinnert an den Typen aus der Mid-20er, aus dem Teil der Mid-20er-Folge, mit dem sie dann nur nachts im Bett gelegen hat, aber nichts hatte. Aber vielleicht nur, weil es dann dasselbe Ende war. Ja, aber das war ja dieser Model-Typ von Stanford, mit dem sie im Bett gelegen hat. Ach so, stimmt, ja. Nee, ich meinte eigentlich den Typen, anders, der auch Künstler war, der die Videos aufgenommen hat. Aber der war das auch nicht. Ach so, nee, das war ja ein anderer. Das war ein anderer. Das war, ich weiß nicht mehr, wie der Name ist. Ja, man kommt ja durcheinander mit diesen jungen, hübschen Männern. Genau. Ha, die sehen alle gleich aus. Wie dem auch sei, hat er ein neues Tattoo zwischen Schambein, nee, auf dem Schambein, ne? Zwischen Bauchnabel und Schambein irgendwie. Und das zeigt er ihr. Sie beugt sich hervor und dann kommt natürlich die Gastgeberin rein, also auf den Balkon, und sieht Carrie sich vor den Genitalien von diesem Kellner beugen und denkt, dass, oder ich weiß gar nicht, ob möchte das denken, dass sie ihn einbläst. Also in erster Linie möchte die, glaube ich, Unruhe stiften, weil sie dann direkt zurück zu Big läuft und Big erzählt, sie würde ihm einblasen. Ob sie das denkt, ist ja, glaube ich, völlig unerheblich. Also richtig Kindergarten, ne? Hihihi, oh, deine Freundin ist gerade auf dem Balkon und bläst da einen Kellner ein. Sie wirkt ja auch wirklich sehr off. Also die Art und Weise, wie sie da gekleidet ist, extrem intrigantes auch so. Ja. Also das ist ganz, ganz schlimm. Also Carrie fliegt von der ersten Situation, von der ersten Szene schon aus dieser Gruppe raus. Aber Carrie mag die auch nicht. Ich meine, manchmal, wenn man bedenkt, dass die ganze Serie ja aus Carries Perspektive erzählt wird, vielleicht ist die ganz nett gewesen. Aber sie hat ja schon vorher beschlossen, dass die Frau doof ist. Also oder sie kannte die ja sogar irgendwie und erzählt ja Big, noch während sie ankommen, wie doof sie die Gastgeberin eigentlich findet. Ja, diese ganze Gruppe an Leuten findet sie nicht so sonderlich prall. Also Samantha lernt einen Typen kennen, der mit Immobilien sehr viel Geld gemacht hat und sogar eine eigene Bedienstete hat, eine Asiatin natürlich, wen sonst, die kaum Englisch spricht und auch immer sehr, sehr devot ist. Und sie umgarnt ihn ja mehr oder weniger die ganze Zeit und macht es so erfolgreich, dass sie alle anderen Frauen in die Flucht schlägt und er kriegt es ja nicht mal wirklich mit. Oder glaubt es nicht. Also sie sagt es ihm ja. Samantha sagt ihm ja, dass sie total unhöflich ist und sie morgens aus dem Bett geschmissen hat. Und, Ja, die ist auch richtig biestig. Ne? Ich finde die so lustig. Also es hat schon was sehr, sehr, sehr Lustiges an dieser Situation, wie sie dann halt reinkommt und da hatten sie ja gerade Sex, also Samantha und ihr Macker. Und dann kommt sie da rein, guckt sie an und sagt dann sowas wie, Widerlich! Widerliche Frau! Du dreckige, schwanzlutschende Hure! Zieht ihr dann die Bettdecke weg und fällt dann um und dann tut sie so, als hätte Samantha ihr Eile geknallt. Also und er nimmt sie dann in den Arm und schickt Samantha weg, der große Retter, der seine Bedienstete in den Arm nimmt und sie lacht darüber. Ich dachte auch am Anfang, Alter, was ist das für ein rassistisches Stereotyp, weil die mit so super krassem Akzent spricht und so, so übel. So die Hände zusammenfaltet und so B und so ja, das war so krass. So aber in den Situationen, wo sie mit Samantha alleine ist, hat sie halt überhaupt keinen Akzent. Sondern sie so zwischendurch kommt es raus, aber meiste Zeit halt nicht, ne? Und ja, das ist so böse. Also das geht so gar nicht. Ich war echt schockiert, als ich das gesehen habe. Ich dachte so, stell dir vor, du liegst dann da und denkst dir nichts Böses. Und der Mann, den du gerade irgendwie gevögelt hast, der geht jetzt zur Arbeit und dann bist du nur mit dieser Bediensteten zu Hause, was schon ein komisches das ist Gefühl irgendwie ist. Und dann ist sie auch noch biestig und schmeißt dich aus dem Bett und will dir gar nichts zu essen machen, weil sie ja gar keine Zeit hat. Sie muss ja irgendwie aufräumen und andere Dinge machen. Und sie möchte nicht so einer billigen Hure irgendwie Essen ans Bett bringen. Sie hat irgendwie keinen Erfolg mit dem Personal, oder? Nee, das. Nein, sie hat ein Händchen dafür, kein Händchen zu haben. Genau. Die sollte niemanden einstellen. Bei diesem Millionär gab es auch dieses super Dienstmädchen, die aussah, als hätte sie ja auch schon 60 Jahre bei ihm gearbeitet oder so. Die einfach nur mit ihren Augen zum Ausdruck brachte, wie albern sie die ganze Situation am Tisch findet und so. Ja, ja. Vielleicht gibt es auch kein gutes. Was halt auch so eine Masche ist. Ja, aber das ist so noch eine andere Kaste sozusagen, nämlich die der Neureichen, die in eine neue Situation sich begeben und halt das genießen, immer bedient zu werden und dann sehr, sehr schnell darauf reinfallen, dass es Menschen gibt, die das sehr, sehr schön ausnutzen wissen und sich dann halt in das Leben schmeißen. Ja. Wahrscheinlich heiraten die dann irgendwann in naher Zukunft, weil sonst keine andere Frau mehr gibt und oder die arme Asiatin, die wird dann halt von ihm gerettet. Konstellation alt, ja. Ja, und sie profitiert dann, wenn er stirbt, weil Männer ja immer früher sterben. Und sie hat es dann auch erfolgreich hingekriegt, alle anderen Menschen von ihm fernzuhalten. Ja. Also bei ihrem Charakter kommt eigentlich wahrscheinlich sogar ein Giftmord in Frage. Und sowas Schleichendes über mehrere Monate. In der Suppe immer so leicht und immer gemischt. Kennst du Malcolm in the Middle, die Serie? Ja. Findest du nicht, dass Steve und Malcolm komplett dieselbe Mimik haben? Ich finde, Steve sieht aus wie Malcolm in the Middle in Erwachsenen. Ja, oh, total, ja. Und ich finde also das in dieser Folge ist mir das total aufgefallen, dass die beiden irgendwie zusammenstehen im Zimmer und knutschen oder, ja. Also da hat er ein paar Mal so total die Mimik. So wie der kleine Junge, ne? Ja, genau. Der kleine Schuljunge. Ja, ja, stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und der hat auch so leicht welliges Haar. Das, Also deswegen mag ich Steve jetzt retro noch viel lieber, weil ich Malcolm in the Middle so mochte. Wobei die Serie ja jünger ist. Aber das macht sich jetzt beim Rewatch quasi bemerkbar, weil man denkt, ach, guck mal, dieselbe komödiantische Mimik irgendwie. Ja, ich freue mich echt auf den Film, auf den ersten. Da bin ich gespannt, wie du ihn findest, weil er sich da, finde ich, sehr, sehr gemacht hat und einen unfassbar geilen Hintern hat. Dein Top-Outfit? Jetzt denke ich an Hintern. Mein Outfit, mein Top-Outfit ist Charlenes Kleid. Also Charlotte, als sie auf dem Rücksitz unterwegs ist mit dem Filmstar. Dieses rosa Kleid. Hat sie so ein rosa Trägerkleidchen an, das fand ich irgendwie total schön. Ich musste bei Charlene kurz drüber nachdenken, was du meinst, aber das ist ja dieses Unverschämte von diesem Filmstar. Der ist halt durchgehend unverschämt. Das ist so unglaublich. Ich heiße Charlotte. Naja, Charlene finde ich schöner. Also. Okay. Hallo? Okay. Ja. Nimm mir doch die Würde. Mach ich mit. Ja. Los, willst du mich nochmal selber anpickeln? Genau. Furchtbar. Ja, ist ein sehr schönes Kleid. Das also, eins, das habe ich aber nur genommen, weil der goldene Kornanzug nicht vorkam. Also, ich habe mich sehr auf den gefreut, weil ich dachte, das ist schön, dann habe ich ja schon ein Best Outfit und dann kam er nicht. Welcher? Der goldene Kornanzug. Ach so, okay. Nee, da kam ja dann nicht, stimmt. Ja, jetzt habe ich Miranda ganz zum Schluss, wo sie dann auf diese Veranstaltung gehen möchte, hat sie ein sehr, sehr schönes schwarzes Kleid und so eine Perlenkette, so eine dunkle Perlenkette. Fand ich total schön und so typisch Miranda, wenn sie ja ausgeht und sich so richtig fein macht. Das fand ich so, so schön. Ja, aber es war so schwarz. Ja, aber schön. Ich mochte das. Ich mochte den schlichten Stil. Und wie gesagt, sie ist dann halt wie so ein, ja, wie so ein Streichholz. So eine lodernde Flamme auf den Kopf. So, total toll Stimmt. irgendwie. Ja. Ja, fand ich sehr schön. Dein Worst Outfit? Mirandas Frisur durchgehend. Ich habe kein Worst Outfit. Also doch, Carries Kleid finde ich auch ganz furchtbar am Schluss auf der Party. Das war irgendwie so Bonbon gestreift oder sowas. Ich kann mich nur noch dunkel erinnern. Das war scheißlich. Aber vor allem am Anfang der Folge, vor allem in der Folge davor hat Miranda so coole Haare. Also da stimmt irgendwie alles. Und gleich in dieser ersten Szene dachte ich irgendwie so, wie war die jetzt beim Friseur seit der letzten Folge und dann bitte wechseln, weil der Friseur ist furchtbar. Da hat sie irgendwie fast sowas wie ein Fukuhila oder so. Also sind unten so ein bisschen längere Haare und dann liegt das so platt gebügelt auf dem Kopf und das sieht alles total scheiße Das sieht aus aus. wie eine Perücke. Also Ja, das war ich das, was merke ich immer als wieder, erstes gedacht habe. wie abhängig das bei Miranda total von der Frisur ist, wie Ja. cool sie aussieht. Irgendwie, das Ja. macht viel aus bei ihr. Das ist ganz Wobei entspannt. zum Schluss macht sich das ja wieder. Also da sind die Ja, Haare ja wieder schön in dem aber so Kleid. die ersten 10, weiß nicht, da ist irgendwas passiert. Und da ist auch das Rot irgendwie ein anderes. Das ist ganz komisch. Das Rot changiert auch immer so von Folge zu Folge. Das ist Ist ja merkwürdig. komisch. Ja. Ja, mein Worst Outfit ist tatsächlich das Carrie-Outfit, dieses gelb-rote Oberteil, was so gestreift und irgendwie ganz komisch ist. Und dann ist das so ein dunkelroter Rock mit Flicken drauf. Das sieht so schrecklich aus Ja, und passt halt tut auch, wie es. gesagt, auch zu dieser Party überhaupt nicht. Also, oh, also, Passt so gar nicht. Das passt auch nicht so nee. besoffen nachts die Doch, wenn du Straße obdachlos bist und dann irgendwie runterlaufen. deinen Einkaufswagen schiebst, da kannst du das tragen, aber hey, Hey, nee, hat mir noch so ein Poncho gefehlt. großer Einfluss in der Fashion. Also Oh Mann. da tust du, Ja, glaube ich, nicht. wir müssen, glaube ich, mal zumachen, Ja. denn wir sind ja schon bei einer halben Stunde Oh am Quatschen. Gott. Was ist denn dein Lieblingszitat? Das hast du, glaube ich, schon genannt, ne? Ja, genau. Das ist Charlotte, wo sie sagt, ja, aber dass der Mann mehr verdient, ist ja auch völlig normal. Oh, Ja, das ist unfassbar, besoffen. also sehr, sehr schlimm. Also ich war auch echt schockiert und Ne, sie kommt aus Connecticut, wie sie immer wieder sagt. Ja. ja, mein Lieblingszitat ist auch aus dieser Szene heraus, wo das mit der Arbeiterklasse, wo das mit der Arbeiterklasse erwähnt wird. Da sagt Charlotte nämlich: Aber in Wirklichkeit tut ihr bloß so, als hätten wir eine klassenlose Gesellschaft. Das haben wir aber nicht. Okay, Marie-Antoinette, wir haben es schon begriffen. Die Mädels lassen sich dann halt die Füße machen und das ist total toll. Und Carrie antwortet nur mit diesen schlichten: Okay, Marie-Antoinette. Das ist so geil. Ja, und dann dreht sie sich aber, glaube ich, zu der Bediensteten, die ihr die Füße macht, um und sagt, danke. Nur so, es gibt nur diese eine Interaktion. Und die reagiert auch gar nicht. Ich glaube, die reden auch die ganze Zeit, wenn ich mich recht erinnere. Also man hört so ein leises Hintergrundgemurmel und ich glaube, das sind die vier Frauen, die ihnen die Füße machen. Und es gibt diese kurze Interaktion, wo sie einfach nur runterguckt und sagt, danke. Und sagt so. Das ist so Das ist so unfassbar schön. lustig. Das ist so perfekt irgendwie, Ja, diese kurz ganze stellt Szene man ist sich so. eine Serie vor, die dann diese vier Fußpflegerinnen als Hauptfiguren hat, wo man dann Ein Spin-off. Manhattan aus einer komplett anderen Perspektive sehen würde. Es wäre ein schöner Übergang dann aus. Die leben alle in Souterrain, irgendwie in einer großen WG. Genau. Oh mein Und Gott. weiß nicht, machen drei Jobs und so. Und schlagen sich dann drum, dass ihre Kinder nicht in Gangs kommen. Die teilen sich aber ein Kind, weil sie sich mehr nicht leisten können. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, das Kastensystem. Selbe Bewertung. Ach, ich bleibe bei 3. Ich fand die auch super unterhaltsam. Ja, Also, ich auch. Ich habe echt super gelacht. die Big-Geschichte fand ich zwar irgendwie, das war wieder so ein Konflikt, der aus dem Nichts geschaffen wurde. Also viel findet ja auch in Carries Kopf statt. Wie immer. Aber seine Reaktionen sind dann auch wieder so scheiße, dass ich verstehen kann. Ja. Ja. 3. Ja, ist total absurd irgendwie. Aber sehr schöne Momente auch, also dieses ganze Abgerundete mit diesem Kastensystem als Oberbegriff. Und dann wird halt wirklich für jedes Mädel wird dann halt wirklich eine Szene gebastelt, die auch wirklich Dazu richtig passt. schön verdeutlicht, dass man in unterschiedlichen Kasten sich bewegt. Genau. auch bis die Mädels hin dazu, dass sie eben auch nach oben hin Raum haben, wo sie nie hinkommen werden und so. Ja. Und das bis auf, glaube ich, Carrie wird das auch für alle anderen irgendwie so bleiben. Oho. Ja, mehr oder weniger. Spoiler. Naja, lassen wir uns überraschen. Nein, Spoiler nicht. Es ist auch ein bisschen schwierig. Weil, 20 Jahre später. Ich glaube, diese Schicht, die die Mädels irgendwie darstellen, so gar nicht existieren kann. Nee, es hat halt nichts mit der Realität zu tun, das stimmt. Nee, überhaupt nicht. Also skandalös, also ich weiß, tut mir leid, liebe Zuhörenden. Aber das ist alles Fiktion. Ja, und an diesem Moment verlassen wir euch auch wieder, nach einer halben Stunde quatschen, obwohl wir eigentlich unter 20 Minuten bleiben wollten. Okay, dann schneide das einfach so weit zusammen, dass da 20 Minuten rauskommen. Nein, das geht nicht. Ist schon alles in Ordnung. Das war Staffel Nummer 2, Folge Nummer 10, das Kastensystem. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nils. Tschüss, Chris.